Der Junge, der oft starb. Kapitel 4, das vierte Schuljahr. Den ganzen Sommer über sprach er kein Wort mit Dumbledore. Obwohl Blacks Unterlassen, weitere Anschläge auf Potters Leben zu verüben, darauf hinzudeuten schien, dass der Schulleiter, verflucht sollte er sein, recht haben könnte, hatte Severus trotzdem immer noch einen Rest an Zweifel. Selbst wenn dem nicht so gewesen wäre, hätte Severus das niemals zugegeben. Er hatte immer noch seinen Stolz. Die Albträume über Lupin ließen mit seinem Rücktritt und seinem Weggang nach. Wenn auch ein kleiner Sieg, aber Severus hielt daran fest. Er träumte jedoch weiter. Seltsame und beunruhigende Träume, in denen Lily sich in Potter und wieder zurückverwandelte. Nebulöse Visionen, in denen die beiden ineinander flossen und zu einem Wesen verschmolzen. Severus wusste nicht recht, was er von ihnen halten sollte, außer dass sie ihn beunruhigten. Nach der Hälfte der Ferien durchbrach Minerva seine selbst auferlegte Isolation und besuchte ihn zum Tee. Sie sprachen weitgehend über belanglose Dinge, und zu seiner Überraschung stellte Severus fest, dass er sich tatsächlich etwas amüsierte. Als sie gegen Ende eine besonders barbarische Bemerkung über das Ministerium machte, lächelte er sogar. Sie lächelte zurück, nahm einen Schluck von ihrem Tee und betrachtete ihn dann einen Moment lang schweigend. »Es ist gut zu sehen, dass sich Ihre Stimmung ein wenig gebessert hat«, sagte sie. »Sie waren in letzter Zeit eher still, reserviert.« Severus hob eine Augenbraue. »Und da mein natürlicher Zustand dem meines Partylöwen nahe kommt, ist dies eindeutig eine auffällige Veränderung.« Minervas Lippen kräuselten sich an den Enden. »Nun nein«, sagte sie. »Aber es war auffällig, mehr als sonst.« Severus senkte seinen Blick auf die Teetassen. »Ich hoffe, Sie verzeihen mir meine Bemerkung dazu, aber manchmal mache ich mir Sorgen um Sie.« »Das brauchen Sie nicht.« »Wie dem auch sei, ich mache mir Sorgen.« Sie hielt einen Moment inne, als gäbe sie den Worten Zeit, sich zu sammeln, und rührte ihren Tee um. »Ich würde mir nie erlauben zu fragen, was zwischen Ihnen und dem Schulleiter vorgefallen ist, um so einen Bruch zu verursachen.« »Gut«, sagte Severus, und sah sie direkt an, »weil ich es Ihnen nicht sagen würde.« »Ich weiß«, sagte Minerva, nicht unfreundlich. »Und ich bin mir sicher, was immer es war, Sie haben guten Grund für Ihren Zorn. Albus kann ziemlich anstrengend sein, wenn er das möchte.« Es musste die schiere Unvorhergesehenheit dieser Feststellung gewesen sein, die Severus' Zunge gefrieren ließ. Er konnte keinen anderen Grund dafür finden, warum er sie noch nicht der Türe verwiesen hatte. »Es steht mir nicht zu, mich einzumischen«, sagte Minerva. »Aber ich hasse es, zu sehen, wie Sie sich so quälen. Und tun Sie damit, was Sie wollen, aber wenn Sie auf die Worte einer alten Frau hören wollen, wogegen Sie sich so hart stellen, können Sie es ändern? Denn wenn nicht, vielleicht ist es einfacher zu versuchen, es zu akzeptieren.« Severus öffnete den Mund, obwohl er keine Ahnung hatte, was er sagen wollte. Aber sie winkte ihn ab, bevor er sprechen konnte. »Nein«, sagte sie, »ich will keine Antwort. Es ist eine Frage, die nur Sie selbst sich stellen können.« Sie erhob sich. »Ich habe mich Ihnen lange genug aufgezwungen für einen Nachmittag. Ich werde mich selbst hinaus begleiten.« Er verwarf ihre Worte zunächst. Aber an dem Tag, an dem das dunkle Mal durch die Schlagzeilen des Propheten geisterte, saß er am See und dachte an Lily und Potter, an die undankbare Aufgabe, die ihm übertragen worden war. Er bewegte sich stundenlang nicht, bewegte sich nicht einmal, als Dumbledore auf ihn zukam und sich an seine Seite stellte. »Ein Sturm zieht auf«, sagte Dumbledore. Severus blickte auf den See hinaus, auf das ruhige, glatte Wasser, auf dem durch eine Brise nur schwache Wellen über die Oberfläche jagten. Er hatte nicht darum gebeten, die Verantwortung für Potters Leben zu übernehmen, aber er trug sie dennoch. »Ja«, sagte er. Wie alle Stürme braute sich auch dieser langsam zu. Nun, so langsam wie es möglich war, wenn eine Schule dieser Größe sich darauf vorbereitete, zwei ausländische Delegationen zu empfangen und wenn man selbst die lästige Pflicht hatte, das Oberhaupt eines Hauses zu sein. Die Tatsache, dass es sich bei dem neuen Verteidigungslehrer um einen Ex-Auror handelte, der ihn am liebsten in Azkaban sehen wollte, war nicht gerade hilfreich. Aber offen gesagt, jeder war eine Verbesserung gegenüber Lupin. Severus würde Moody in einer Million Jahre nicht als Freund bezeichnen, Aber zumindest bei ihm war das, was man sah, das, was man auch bekam. Wo andere die Paranoia des Mannes verspotteten, konnte Cyrus sie ganz und gar nachvollziehen. Wie er war Moody vor allem ein Überlebender, und schon allein deswegen verdiente er eine gewisse Art von Respekt. Es machte es auch viel leichter, Sticheleien nicht persönlich zu nehmen. Als Moody also am ersten Tag des Schuljahres in sein Büro kam und Malfoy im Schlepptau hatte, ließ Severus die verstohlenen Hinweise auf seine Vergangenheit von ihm abperlen wie Wasser von einer Ente, bis der Mann es satt hatte. Im Moment war er weitaus mehr besorgt über Dracos anhaltenden Mangel an Subtilität. »Ich gestehe, dass ich sehr enttäuscht von Ihnen bin, Mr. Malfoy«, sagte er, nachdem sich die Türe hinter Moody geschlossen hatte. »Ausgerechnet Potter anzugreifen, am helllichten Tag. Habe ich Ihnen nichts Besseres beigebracht?« »Er hat meine Mutter beleidigt.« »Und Ihr Drang, sie zu verteidigen, ist sicher bewundernswert. Aber dies vor den Augen der Lehrer zu tun, unüberlegt und aus einem Impuls heraus zu handeln, erweist Ihrem Haus, meinem Haus, einen schlechten Dienst. Einen Fluch in dem Moment abzufeuern, in dem es einem in den Sinn kommt, erfordert weder List noch Tücke. Jeder Gryffindor könnte das tun. Tatsächlich tun sie es häufig. Wurden sie zufällig falsch zugeordnet, Mr. Malfoy?« Dracos Gesicht wurde aschfahl. »Nein!« »Dann beweisen Sie es«, sagte Severus. Er ging um seinen Schreibtisch herum und blieb neben dem Jungen stehen, lehnte sich an ihn heran. »Ich erwarte Besseres von Ihnen, und ich weiß, dass Sie es liefern können. Benehmen Sie sich wie der Slytherin, der Sie sind, und wir werden kein Problem haben.« Dracos Unterlippe bebte. »Das ist nicht fair«, murmelte er. »Sie können mir nicht einfach unterstellen, ich wäre wie ein... Wenn mein Vater davon hört, Ihr Vater«, sagte Severus, »wäre entsetzt über Ihr Verhalten. Und Sie wissen das. Also erzählen Sie es ihm um meinetwillen. Es ist Ihre Entscheidung. Aber erwarten Sie nicht von mir, dass ich die Wahrheit zu Ihren Gunsten verdrehe.« Nach der Art und Weise zu urteilen, wie der Junge die Schultern straffte, war das vielleicht etwas hart gewesen. Angesichts der Neigungen Dracos jedoch leider notwendig. Cyrus zog sich zurück, ging zu seinem Schreibtisch und lehnte sich mit dem Rücken dagegen. »Wenn Sie sich jedoch«, sagte er leiser, »entscheiden, es ihm nicht zu sagen, dann sehe ich auch keinen zwingenden Grund, ihn über Ihren kleinen Fehltritt zu informieren. Die Angelegenheit kann ganz unter uns bleiben. Schließlich lernen Sie noch, es muss eine gewisse Rücksicht genommen werden.« Er konnte den Kampf auf dem Gesicht des Jungen sehen, bevor er vorsichtig aufblickte. Dann: Er hat mich in ein Frettchen verwandelt.« Severus' Augenbrauen schossen vor Erstaunen in die Höhe. »Potter? Nein, Moody.« Severus neigte den Kopf. »Hat er?« Sein Respekt vor Moody war gerade um eine bedeutende Note gesunken. Es gab einige Grenzen, die einfach nicht überschritten werden sollten. »In diesem Fall, Mr. Malfoy, kann ich Ihnen versichern, dass ich diese Angelegenheit direkt an den Schulleiter weiterleiten und in vollem Umfang dagegen protestieren werde. Und sollten Sie sich jemals wieder von einem Lehrer verwandelt sehen, werden Sie direkt zu mir kommen, damit ich mich darum kümmern kann. Ja?« »Ja«, stimmte Draco zu, obwohl die Erleichterung in seiner Stimme immer noch von Angst gedämpft war. »Er scheint Sie nicht besonders zu mögen, Sir.« »Nein«, stimmte Severus mit einem leisen Lächeln zu. »Aber ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass er in Gryffindor war, und im Gegensatz zu Ihnen weiß ich, wie man unfair kämpft. Gehen Sie jetzt und versuchen Sie, es das nächste Mal besser zu machen, »Ja«, sagte Draco, »ich danke Ihnen, Sir.« In Wahrheit hoffte Severus, dass sich keine Gelegenheit ergab, gegen Moody zu kämpfen. Niemals. Der Mann mochte zwar verrückt sein, aber er würde einen beeindruckenden Gegner abgeben, und jeder wahre Slytherin wusste, wie man Chancen und Risiken abwog, kannte seine eigenen Grenzen und wusste, wann es am klügsten war, aufzugeben. Aber Draco brauchte das wohl kaum zu wissen. Draco besserte sich nicht. Tatsächlich wurde sein Verhalten noch schlimmer. Weniger als 3 Wochen später, während Severus durch den Hof ging, lief der Junge direkt in ihn hinein, als ob ihm die Hölle selbst auf den Fersen wäre. Er zitterte so heftig, dass seine Zähne wild klapperten, sein Gesicht war tränenüberzogen und sein Gewand mit Rotz verschmiert. Zwischen dem Schluchzen, dem Schluckauf und dem abgebrochenen Stottern konnte Severus kein einziges klares Wort vernehmen. Am Ende musste er Draco kräftig an den Schultern schütteln, um ihn zu einer gewissen Selbstbeherrschung zu zwingen. »Beruhigen Sie sich«, sagte er, und die Härte in seinem Tonfall war einzig und allein auf seine Beunruhigung selbst zurückzuführen. »Atmen Sie erst einmal durch, und dann erzählen Sie mir, was passiert ist.« Aber Draco hörte nicht zu. Er hatte Severus bereits an der Hand gepackt und zerrte ihn verzweifelt in Richtung eines der älteren Gewächshäuser, das längst nicht mehr in Gebrauch war. Er zwängte sich durch die Lücke zwischen den schmutzigen Glaswänden und den soliden Fundamenten des Schlosses, und nun wusste Severus, wohin er sie führen würde. Gleich um die Ecke lag eine vertraute Steinnische, ein beliebter Treffpunkt für Studenten, abgeschirmt sowohl durch das Gewächshaus als auch durch die Büsche, die an seinem Eingang wuchsen. Einen halben Meter davon entfernt hielt Draco an und drehte sich herum. »Sie müssen mir helfen«, keuchte er. »Ich wollte nicht...« Severus' Besorgnis wuchs. Er drängte sich an dem Jungen vorbei, kroch durch das Gebüsch und kam prompt zum Stehen. Aber nicht lange, denn im nächsten Augenblick kniete er neben Potter, der mit weit aufgerissenen, glasigen Augen dort lag. »Er ist nicht...« Draco stammelte hinter ihm. »Bitte sagen Sie nicht, dass er...« Severus nahm die Hand. Es überraschte ihn nicht, dass kein Puls vorhanden war. »Oh Gott«, schluchzte Draco. »Oh Gott, ich bin ein Mörder! Sie werden mich nach Azkaban schicken! Sie werden mich...« »Schweigen Sie«, sagte Severus. Er stand auf, drehte sich um und fixierte den Jungen mit einem stechenden Blick. »Wie«, sagte er langsam, »ist das passiert?« Draco bekam Schluck auf, schluckte, dann wieder Schluck auf. »Es war ein Unfall«, sagte er. »Ein Unfall?« »Ja, nein, ich meine, oh Gott, das ist alles meine Schuld.« Und das Schluchzen kehrte zurück, mit voller Wucht. So würden sie nicht weiterkommen, und Severus hatte nicht die Geduld zu warten, bis der Junge sich ausgeweint hatte. Er durchwühlte seine Gewänder nach dem Beruhigungstrank, den er gewöhnlich bei sich trug, und kippte ihn Dracos Kehle hinunter. Draco stotterte, dann schwankte er. Severus half ihm zum Boden, bis er mit dem Rücken zur Wand saß und die Knie an die Brust drückte. Die Tränen flossen weiter, aber jetzt ruhiger, auf ein Maß reduziert, das es dem Jungen zumindest erlauben würde, zu sprechen. »Lassen Sie es uns noch einmal versuchen«, sagte Severus. »Erzählen Sie mir, was passiert ist. Von Anfang an, im Detail.« »Es war wirklich ein Unfall. Ich habe das nicht geplant. Das alles nicht.« »Sie erwarten von mir, dass ich glaube, dass Sie und Potter zufällig hier, an diesem bestimmten Ort in Hogwarts, aufeinander getroffen sind?« »Ich schwöre es. Ich hätte auch nicht gedacht, dass er hier sein würde. Ich kam, um zu schauen, ob... Naja, Sie wissen schon.« Severus schloss kurz die Augen. Ein Mörder und ein Voyeur. Fantastisch. »Aber stattdessen saß Potter da und schmollte. Ich habe darüber nachgedacht, was Sie gesagt haben, dass man keinen Streit dort anfängt, wo Lehrer es sehen können.« Ein Muskel in der Nähe von Severus' Auge zuckte. Scharf. »Und ich habe ihn anfangs nur ein wenig angestachelt, das Übliche. Er wurde ganz wütend und sagte mir, ich solle mich verpissen und mein Frettchengesicht aus seinem Blickfeld entfernen. Und dann...« »Ja?« »Ich habe nicht wirklich nachgedacht«, sagte Draco. Sein Atem stockte. »Es war nicht so gemeint. Ich habe nur darüber nachgedacht, wie wir die Unverzeihlichen in Verteidigung durchgenommen haben, wie Moody uns gestern alle unter den Imperius gestellt hat und wie dumm Potter aussah, wie er schneller als jeder andere auf den Tisch gesprungen ist. Und ich...« Severus schaute mit gemischtem Entsetzen und Erstaunen drein. »Es war nur zum Spaß.« »Zum Spaß«, sagte Severus in völliger Bewegungslosigkeit. »Sie haben den Imperius angewendet. Zum Spaß.« »Ich wollte ihn nur erschrecken. Ich dachte nicht einmal, dass es funktionieren würde. Vater redet ständig davon, wie schwer es ist, die dunklen Künste zu meistern. Ich werde so tun, als hätte ich das nicht gehört.« »Ach, als ob Sie das nicht bereits wüssten. Er hat mir alles darüber erzählt, wie Sie beide früher...« »Ich werde so tun, als hätte ich das auch nicht gehört«, sagte Severus schärfer. »Sie haben also den Imperius angewendet. Und dann? Wo war der Witz?« »Ich sagte ihm, er solle...« »Ja?« Dracos nächste Worte gingen in einem Gemurmel verloren. Cerberus, am Ende seiner Geduld, packte ihn an den Schultern und zog ihn hoch. »Sie haben ihm gesagt, er soll was tun?« Dracos Augen schlossen sich. »Mein Schwanz lutschen.« »Na klar. Sowas von Scheiß klar. Das hätte er kommen sehen müssen, aus kilometerweiter Entfernung.« »Aber dann«, fuhr Draco fort, »fing er tatsächlich an, es zu tun, und ich bin total ausgeflippt.« »Dank dem Himmel für diese kleine Gnade«, dachte Cerberus. »Also habe ich ihn weggestoßen, und er schlug mit dem Kopf gegen die Wand, und dann fing er an zu zittern und zu krampfen, und ich bin noch stärker ausgeflippt, und ich bin gerannt, um Hilfe zu holen. Und jetzt ist er tot, und ich werde nach Azkaban geschickt, und meine Mutter wird sich so aufregen. Ich wollte das nie, das...« Eine frische Welle von Schluchzern, die stark genug war, um den Trank zu durchbrechen, beendete den Rest des Satzes. Cerberus sah ihm eine Minute lang beim Weinen zu, warf einen Blick zurück auf Potter und dann wieder auf Draco. Er konnte nicht einmal ein angemessenes Maß an Wut aufbringen und grübelte bereits über die Gefahren nach, die Potters überraschende Empfänglichkeit für den Imperius für die Zukunft darstellte. Wenn es selbst Draco gelungen war, ihn zu etwas zu bringen, was im Wesentlichen der schieren Kraft des Wunschdenkens gleichkam. »Mit vollem Recht«, sagte er, trat einen Schritt zurück und hob seinen Zauberstab. »Sollte ich Sie ausführlich darüber informieren, was für ein alberner, idiotischer Schwachkopf Sie tatsächlich sind, Mr. Malfoy? Wie sich herausstellt, haben Sie mehr Glück als Verstand. Stupor!« Er oblivierte Draco, während dieser noch bewusstlos war, und verschaffte sich so Zeit, Potters Leiche an einem sicheren Ort zu entsorgen. Er konnte keine kostbaren Stunden damit verschwenden, sich mit überreizten Kollegen und Schülern gleichermaßen auseinanderzusetzen, wie es sicherlich geschehen würde, wenn er die Leiche auf die Krankenstation bringen würde. Er musste Nachforschungen anstellen. Mitten in der Nacht steckte Dumbledore seinen Kopf durch den Kamin, um ihm mitzuteilen, dass Potter verschwunden sei. »Ich weiß«, sagte Cerberus und blätterte eine Seite um. »Ich kümmere mich darum.« Dumbledore warf einen Blick über die Wälzer und Bände aus altem Pergament, die in Cerberus' Wohnzimmer über alle Flächen verstreut waren, und verschwand, ohne ein weiteres Wort. Cerberus war ausnahmsweise einmal froh, dass er darauf bestand, es nicht zu wissen. Mindestens die Hälfte der Bücher auf seinem Tisch war höchst illegal, die andere Hälfte bewegte sich am Rande der Legalität. Den größten Teil des Jahres schlummerten sie still und leise in der verborgenen Kammer unter seinem Himmelbett. Er zog es vor, ihre Existenz völlig zu ignorieren, so nützlich sie auch sein mochten. Schon die bloße Berührung mit ihnen ließ ihn schaudern und frösteln, eine schwere, kranke Sehnsucht, die unter der Oberfläche seiner Haut brodelte. Das Werk, was er gerade las, war mit Blut geschrieben. Es ekelte ihn ebenso sehr an, wie es ihn faszinierte. Nur wenige Texte über die dunklen Künste wurden ohne zusätzliche Verlockungen verfasst, die in ihre Seiten, ihre Einbände, ihre Zeilen eingewoben waren. Sie überhaupt zu lesen, war zweifellos gefährlich, aber nicht gefährlicher als ein Potter, dessen Wille sich wie ein Grashalm in einer Brise krümmte. Das konnte Cerberus nicht zulassen. Schließlich fand er den Hinweis, ironischerweise in einer der weniger fragwürdigen Schriftrollen. Sie war so alt, dass Magie allein das Papier zusammenhielt, eine der Raritäten, die er vor Jahren aus dem Raum der Wünsche erbeutet hatte. Die Sprache selbst war so undurchsichtig, kurz und unklar, dass, wenn man die zwei Konzepte, die ihr zugrunde lagen, nicht vollständig erfasste, man die Aussagen überlesen würde. Ausdrücklich jedoch wurde der Preis genannt, der für das Ergebnis zu zahlen war. Und obwohl ein Teil tief in seinem Inneren instinktiv zurückschreckte, wusste Cerberus bereits, dass er ihn bezahlen würde. »Nachsitzen!« »Was?« Potters Augen glühten vor Wut hinter dieser lächerlichen Brille. »Aber ich habe doch gar nichts getan!« »Sie flüsterten, als ich ihnen ausdrücklich sagte, sie sollen still arbeiten.« »Das habe ich nicht! Schweigen Sie!« »Noch ein Wort aus Ihrem Mund, Mr. Potter!« Er überragte den Jungen, eine Hand auf dessen Tisch. »Und es wird eine ganze Woche Nachsitzen sein.« »In meinem Büro, heute Abend, Punkt 20 Uhr.« Potter starrte ihn für den Rest der Stunde böse an, aber Cerberus ignorierte ihn. Sobald die Klasse entlassen wurde, floh er in sein Quartier, wo er voller nervöser Anspannung in seinem Wohnzimmer auf und ab ging. Snape beobachtete ihn einige lange Minuten lang und runzelte die Stirn. Dann: »Du willst mir immer noch nicht sagen, was du zu tun gedenkst?« »Nein«, sagte Cerberus und schritt weiter. Das wirst du noch früh genug herausfinden, sobald es mir gelungen ist. Nun ja, sagte Snape, als er sein Buch auf den Tisch legte. Du wirkst sehr nervös, selbst auf mich. Vielleicht, wenn du die Last teilen würdest. Cerberus blieb abrupt stehen, drehte sich mit einem stechenden Blick zu ihm hin. Nein. Warum nicht? Weil, sagte Cerberus, du versuchen könntest, es mir auszureden, so wie ich dich kenne. Snapes Stirnrunzeln wurde tiefer. Wenn das so ist, ist es vielleicht am klügsten, wenn... Nein! Cerberus schlug seine Hand auf den Tisch und sie hallte unter ihm wieder. Es ist von entscheidender Bedeutung, es ist wesentlich. Ich habe mich dazu verpflichtet und ich kann es mir nicht leisten, dass du an jedem meiner Schritte zweifelst. Tatsächlich wäre dies ohne deine scheiß Neugier und dein Nörgeln deutlich einfacher. Also tu mir einen Gefallen und geh mir verdammt nochmal aus dem Weg. Geh ins Schlafzimmer, mach ein Nickerchen, löse ein Kreuzworträtsel. Es ist mir egal. Fick dich, sagte Snape und sprach jedes Wort sehr deutlich aus. Aber er verschwand trotzdem ins Schlafzimmer, auch wenn er über gespaltene Persönlichkeiten und Muggelanalysten, die einen Wahnsinnsspaß hätten, murmelte. Potter beäugte ihn von dem Moment an misstrauisch, als Cerberus ihn an dem üblichen Klassenzimmer, in dem das Nachsitzen stattfand, vorbeiführte und stattdessen die Treppe hinaufging. Als sie das dunkle, stille Schlossgelände von Hogwarts durchquerten, bedachte er Cerberus alle 2 Sekunden mit einem Blick. »Wo gehen wir hin?« fragte er zum dritten Mal. Cerberus hatte die ersten beiden Anfragen gänzlich ignoriert, aber es schien nicht sinnvoll, dies noch einmal zu tun. Er konnte nicht zulassen, dass der Junge weglief, bevor er angefangen hatte. »Ich brauche bestimmte Zutaten, die nur nachts geerntet werden können.« »Natürlich«, sagte Potter und klang so, als glaubte er diese Lüge nicht eine Minute lang. Er warf einen ängstlichen Blick zurück auf das Schloss. »Zutaten«, fuhr Cerberus in seinem eisigsten Ton fort, »die leider nur von einer Jungfrau geerntet werden können.« Das brachte ihn für eine ganze Weile zum Schweigen. Lange genug, um sie zu der Lichtung zu bringen, die nach Cerberus' Entscheidung weit genug vom Schloss entfernt war, um unerwartete Störungen zu vermeiden. Er sah Potters Augen einen Moment lang verwirrt über den Boden huschen und dachte darüber nach, dass er wirklich keinen Funken Selbsterhaltung besaß. Dann entwaffnete ihn Cerberus mit einem wortlosen Zauberspruch. Nun, vielleicht keinen Funken, aber immerhin ein wenig Glut, denn nach dem Verlust seines Zauberstabs wirbelte Potter sofort herum und begann, sich zurückzuziehen. »Was machen Sie da?« sagte er mit hoher und undeutlicher Stimme. Cerberus ging auf ihn zu, und Potters Tempo beschleunigte sich, er stolperte über eine Wurzel und fiel gegen einen Baum zurück. »Ich habe nicht die Absicht, Ihnen Schaden zuzufügen«, sagte Cerberus. Potter schaute zu ihm auf, die Augen weit aufgerissen vor Angst oder vor Wut. »Ach wirklich?« sagte er. Oh fuck, ich wusste es die ganze Zeit, deshalb tut meine Narbe wieder weh. Sie versuchen, ihn wieder zum Leben zu erwecken. Also was, wollen Sie mich jetzt umbringen oder mich ihm auf einem Tablett servieren?« Potters Narbe, sie schmerzt? Interessant. Aber es war jetzt nicht die Zeit dafür. Später, später. Cerberus hob seinen Zauberstab. Imperio. Er hatte es vergessen. Es war Jahre her, dass er den Zauberspruch zum letzten Mal benutzt hatte. Weit über ein Jahrzehnt. Mehr als ein Jahrzehnt. Und nun, da er seine ganze Kraft in den Zauber legte, durchbrach es ihn wie Sternlicht, wie Feuer. Es tanzte durch sein Blut und umhüllte ihn in den schönsten Liedern, jede einzelne Note perfekt und rein. Absolute Macht. Kontrolle. Einen Moment lang, als Potters Augen unter ihm glasig wurden, schwankte Cerberus, berauscht davon, schwindelig. Er konnte mit dem Jungen alles machen, alles. Er konnte ihn zerquetschen, zerbrechen, ihn nach seinen Wünschen formen, nach seinem Willen. Er konnte... Nein. Dafür war er nicht hier. Er konnte und wollte seinen Zweck nicht aufgeben. Er klammerte sich verzweifelt daran fest und drängte sich kopfüber in den Verstand des Jungen. Aus der Ferne hörte er Potter schreien, aber das war ihm egal. Er tauchte ein und riss alle Türen auf, bis er von einer Flut sich schnell drehender Farben überschwemmt wurde. Dann fand er auch alle Falltüren und brach durch sie hindurch und grub tiefer, tiefer, tiefer in die Stille hinein. Dort drehte und zerrte er, zog an hauchdünnen Fäden und formte sie zu einem Knoten. Aber feinfühlig, nur so viel, wie es für seinen Zweck nötig war. Und dort, in dieser Tiefe, ließ er einen Teil von sich zurück, webte ihn in den Raum zwischen den Gedanken, als wäre er fast gar nicht da. Es tat weh, zu sich selbst zurückzukommen und beide Zauber aufzuheben. Es tat eindeutig auch Potter weh, denn er stöhnte und zitterte schwach, während er auf dem Boden lag. »Was?« keuchte Potter. »Was haben Sie getan?« Cyrus starrte ihn an und brauchte sich nicht zu fragen, ob er Erfolg gehabt hatte. Er konnte die Risse in den Mauern seiner Abwehr wie ein klaffendes Loch fühlen. Die Risse, durch die von diesem Augenblick an Potter, und zwar nur Potter, fähig sein würde, hindurchzuschlüpfen. Für immer. Aber das war nicht wichtig. Potter war kein Legilimentiker. Die Chancen standen gut, dass er niemals einer sein würde. »Obliviate«, sagte Severus. Obwohl er keine Bestätigung brauchte, erhielt er sie dennoch, durch das gedämpfte Flüstern der Schüler in den Korridoren. »Habt ihr es schon gehört?« und »Er hat sich gegen den Imperius gesträubt« und »Konnte sich selbst am Springen hindern und krachte direkt in das Pult.« »Ausgezeichnet.« So blieb nur noch ein loses Ende der ganzen von Draco angeführten Affäre, dasjenige, um das er sich am liebsten gar nicht gekümmert hätte, das er aber nicht guten Gewissens einfach so durchgehen lassen konnte. Als er die Slytherin des 4. bis 7. Jahrgangs in einem der größeren Klassenzimmer im 1. Stock versammelt hatte, hätte er alles gegeben, um irgendwo anders zu sein auf dieser Welt. Er gestattete es sich jedoch nicht, Schwäche zu zeigen. Sein Gesicht regungslos und sein Rücken gestrafft, während er zusah, wie sie sich niederließen. Es dauerte nicht lange, bis sie ihn neugierig beäugten, und er nutzte die Anspannung, indem er sie mehrere Minuten lang kühl beobachtete, während er mit langsamen, gemessenen Schritten durch das ganze Klassenzimmer ging. Erst als sie ihn mit gespannter Aufmerksamkeit betrachteten, blieb er stehen und achtete darauf, sich mit so viel Schwung zu ihnen zu drehen, dass sie seinen Roben nach außen wölbten. Es hatte nie geschadet, eine Show abzuziehen. »Zweifellos fragen Sie sich, warum ich Sie zusammengerufen habe«, sagte er, »oder warum Ihre jüngeren Hausgenossen nicht anwesend sind.« Er machte eine Pause und unternahm ein paar weitere bewusste Schritte. »Sie sind hier, weil es in letzter Zeit, sehr zu meinem Missfallen, das kann ich Ihnen versichern, meine Aufmerksamkeit erregt hat, dass jeder einzelne von Ihnen im Begriff ist, oder in vielen Fällen ist dies schon längst geschehen, einen Blick auf das 6. und 7. Schuljahr werfend, diese besondere Phase ihres Lebens zu erreichen, in der die Hormone dazu neigen, zum Richter ihrer Vernunft zu werden.« Ein paar der jüngeren Schülerinnen und Schüler kicherten, während die Älteren meist verärgert oder gekränkt aussahen. Eine rollte mit den Augen. »Schweigen Sie«, sagte Cyrus. Er lehnte sich nach vorne, die Fingerspitzen balancierten auf der Oberfläche seines Schreibtischs. »Lassen Sie mich eines klarstellen. Es ist mir völlig gleichgültig, welche hoffnungslosen romantischen Verstrickungen Sie in den kommenden Jahren eingehen werden. Und es ist mir auch völlig gleichgültig, ob Sie gänzlich ohne romantische Beweggründe auskommen. Der Zweck dieses Vortrags besteht nicht darin, Sie über die Blumen und Bienen zu informieren.« Seine Lippen kräuselten sich. Jetzt sahen sie einfach nur verwirrt aus. »Es gibt nur eine Sache, die ich mit Ihnen zu besprechen gedenke«, sagte Cyrus und richtete seinen Zauberstab auf die Tafel. Ein einziges Wort erschien, in großen, weißen Buchstaben. »Zustimmung.« »Mir ist klar«, sagte Cyrus, während sie noch damit beschäftigt waren, ihn anzustarren, »dass dies für viele von Ihnen vielleicht ein neuartiges Konzept ist. Andere mögen das Gefühl haben, dass so etwas nicht auf die Mitglieder dieses Hauses zutreffen sollte. Sie irren sich. Wenn ich jemals, jemals die Meldung bekomme, dass einer von Ihnen, einem Mitschüler, egal aus welchem Haus, gegen seinen Willen sexuelle Handlungen aufgezwungen hat, werde ich persönlich dafür sorgen, dass die betreffende Person von der Schule verwiesen wird.« Er hielt lange genug inne, um ihr Stirnrunzeln und ihre angespannten Gesichter zu betrachten. »Dies schließt jedweden Gebrauch von Liebes- oder Lusttränken und alle«, seine Augen blickten zu Draco, der bleich wurde, »Zwangszauber ein. Es ist nicht gerissen, durch das Brauen eines Trankes unnatürliche Anziehungskraft zu erzeugen. Es ist sogar so eklatant offensichtlich, dass es unter eurer aller Würde liegen sollte.« Wenn sich ihr größter Ehrgeiz darin zeigt, sich darauf zu verlassen, dass sie jedes Mal, wenn sie Gesellschaft suchen, ihren Zauberstab schnippen, haben sie keinen wahren Ehrgeiz. Um es ganz einfach auszudrücken, nein bedeutet nein. Nach der Hälfte des Satzes wurde er sich der sich öffnenden Tür in seinem peripheren Blickfeld bewusst. Zutiefst irritiert und ebenso unbehaglich wandte er sich ihr zu und blickte den Eindringling an. Minerva starrte zurück, mit leicht geöffnetem Mund. Severus widersetzte sich dem lächerlichen Drang, sich zu winden, und drängte die Hitze, die ihm die Wangen zu steigen drohte, mit Gewalt zurück. »Ja«, sagte er. Minerva blinzelte. »Verzeihung«, sagte sie. »Ich ging davon aus, dass dieser Klassenraum frei sei.« Severus schaute finster drein. »Offensichtlich ist er es nicht.« »Nun«, sagte Minerva, die Anfänge eines Lächelns umspielten ihre Lippen. »Nein« bedeutet ja ganz offensichtlich nein. Und sie schloss die Tür. Sichtlich aus dem Gleichgewicht gebracht, richtete Severus seine Robe und wandte sich wieder der Klasse zu. »Wo war ich?« »Liebestränke sind nicht gerissen«, murmelte Pansy Parkinson und klang nicht gerade erfreut. »Genau«, sagte Severus, »wenn jemand von Ihnen eine Frage hat...« Auf der anderen Seite des Raumes schossen augenblicklich 30 Hände in die Luft. Innerlich fluchend stellte sich Severus einer Frage nach der anderen über moralische Grauzonen und vermittelte einen Hauch von Selbstvertrauen, obwohl er sicherlich die am wenigsten qualifizierte Person auf Erden war, um auch nur eine dieser Fragen zu beantworten. Wenn er doch nur vor einem Haufen Gryffindors stünde. Oder noch besser, Hufflepuffs. Zumindest hatte der Feuerkelch den gesunden Menschenverstand, einen Hufflepuff einem seiner Slytherins vorzuziehen. Severus, der zwischen Longbottoms erneuten Bemühungen, Potter in ein frühes Grab zu schmelzen und Karkaroffs unerfreuliche Anwesenheit schon genug zu tun hatte, atmete erleichtert auf, als Diggory, bescheiden lächelnd, aus dem Saal verschwand. Und dann färbten sich die Flammen erneut rot und seine Erleichterung verwandelte sich in Entsetzen. Denn bevor Dumbledore das Blatt erwischte, bevor er den Namen vorlas, wusste er, wer es sein würde. Dieser rücksichtslose, ruhmsüchtige Idiot. Hier stand Severus also, der sich verbiegen musste, gezwungen, Magie anzuwenden, die er aus bestimmten Gründen aufgegeben hatte. Er hatte die Integrität seines Geistes riskiert und sich selbst ein Stück weit aufgeschlitzt, um Potters Leben zu schützen. Nur damit dieses Kind sich gegen den ausdrücklichen Rat aller und in bewusster Absicht in die Klauen der Gefahr stürzen konnte. In der Hitze des Gefechts gelang es ihm nicht einmal, seine Wut durch Akzeptanz zu mildern. »Es gibt natürlich eine Alternative«, sagte er zu Dumbledore, nachdem alle ihre Proteste gebührend geäußert hatten und gegangen waren, so dass sie, kurz gesagt, alleine blieben. »Ich weiß«, sagte Dumbledore, »aber ich bin mir nicht sicher, ob das klug ist.« »Potter mag glauben, dass er der Aufgabe gewachsen ist, aber...« »Harry hat seinen Namen nicht in den Kelch geworfen. So viel ist sicher.« »Es wäre nicht das erste Mal, dass Potter dem Tod huldigt, weil er so verzweifelt nach Ruhm strebt.« Severus schloss die Augen. »Genau wie sein Vater.« Dumbledore seufzte. »Ich finde es bemerkenswert, wie jemand, der so viel Zeit wie Sie damit verbracht hat, auf den Jungen aufzupassen, sich immer noch an die Vorstellung klammern kann, dass er auch nur annähernd so ist wie James. Besonders jemand, der so scharfsinnig ist wie Sie. Harry strebt nicht nach Ruhm. Er verabscheut ihn sogar, würde ich vermuten. Wenn Sie sich die Zeit nehmen würden, mit ihm zu sprechen...« »Das habe ich«, sagte Severus. »Er ist arrogant, respektlos und aufsässig.« »Und ist das sein normales Verhalten, oder weil Sie ihn so behandeln, als ob es so wäre?« »Wenn es nicht Potter war«, so Severus, der mit dem Thema durch war, »wer bitteschön hat dann seinen Namen hineingelegt?« »Ah«, sagte Dumbledore, »nun, das ist die eigentliche Frage, nicht wahr?« »Ich fürchte, auch ich kann sie nicht beantworten, aber wer auch immer es war, will Harry in einem Wettkampf sehen, der ein großes Risiko für seine Gesundheit und sein Wohlbefinden darstellt. Das allein ist schon Grund zur Besorgnis, meinen Sie nicht auch? Gleichzeitig fürchte ich, dass wir, wenn wir zurückgehen und den Kelch bewachen würden, unsere einzige Chance verlieren könnten, herauszufinden, was die wahren Beweggründe dahinter sein könnten. Ich vermute, sie sind alles andere als einfach, aber sie könnten durchaus der Schlüssel sein. Severus' Puls pochte vor Unbehagen. Potters Narbe hat wehgetan, sagte er nach kurzem Zögern. Dumbledore hob eine Augenbraue. Ja, ich habe bereits ähnliche Berichte erhalten. Von wem? Doch Dumbledore antwortete nicht. Interessant, sagte er stattdessen und beobachtete Severus scharfsinnig, dass Sie sich dessen bewusst sind. Severus begegnete seinem Blick gleichermaßen, und obwohl er wusste, dass es sinnlose Panik war, warf er jedes noch so kleine bisschen seines Willens gegen die Risse in seiner Fassade. Nicht scharf auf Ruhm. Pah! Weniger als 2 Wochen später schien Potter nicht schnell genug sein Klassenzimmer verlassen zu können, als der Creevy-Junge das Wort Fotografie erwähnte. Er ging sogar so weit und wollte sich von Weasley bewundern lassen, der einmal in seinem Leben so zu tun schien, als besäße er die Überreste eines Gehirns und Potter völlig ausblendete. Der Artikel im Propheten am nächsten Tag bewies es nur. Potter schlachtete die traurige Geschichte um den verlorenen weißen Jungen in der Öffentlichkeit so weit aus wie nur möglich. Auch wenn Rita Kimcorn die Neigung hatte, manchmal etwas von der Wahrheit abzuweichen, hatte das nichts zu bedeuten. Nur, dass ihr diesmal weit weniger Mühe abverlangt worden war. Schließlich zeigte Potters kleines Duell mit Draco vor dem Unterricht eines unbestreitbar. Er blühte auf, wenn er im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stand. Severus wählte ganz bewusst eingelegte Rattengehirne zum Nachsitzen aus. Und zwar mit dem doppelten Ziel vor Augen. Weasley auf subtile Weise dazu aufzufordern, sein Gehirn weiterhin zu benutzen und Potter dazu zu bringen, vielleicht ein wenig darüber nachzudenken, warum er scheinbar überhaupt keines besaß. Mit fortschreitender Entwicklung dieser Unterrichtsstrategie war ein Scheitern zwar wahrscheinlich, aber es amüsierte Severus dennoch. Irgendetwas war irgendwo schrecklich schiefgelaufen. Und das war geschehen, als irgendein Schwachkopf beschlossen hatte, Drachen für die erste Aufgabe auszuwählen. Severus, der halb über dem Schreibtisch in seinem Quartier zusammengebrochen war, wollte nichts weiter als die Augen verschließen und den sicheren Untergang zu ignorieren, der sich direkt vor ihm abspielte. Aber er konnte beim besten Willen nicht wegsehen. Was für ein folgenschweres, beschissenes Desaster hatte er sich da eingebrockt. »Das ist alles deine Schuld«, schnappte Snape quer durch den Raum. »Hättest du mit deinem Zauberspruch nicht das Ziel verfehlt und damit das verdammte Ding befreit?« »Ach wirklich«, rief Snape Nummer 3, oder war's 4? »Hättest du es beim ersten Mal richtig gemacht, wären wir erst gar nicht in diesem Schlamassel.« »Und wenn du nicht genau im falschen Moment aufgetaucht wärst und mir nicht in die Quere gekommen wärst«, warf ein anderer ein. »Nein, das war er.« Ein Finger zeigte auf ihn, nicht ich. »Zieh mich da nicht mit rein, ich bin vollkommen unschuldig.« »Weil es so eine fantastische Idee war, sich von Kimcorn entdecken zu lassen, nicht wahr?« »Du verwirrst mich schon wieder. Diese absurde Scheiße war alleine seine Schuld.« »Und ich wäre nie zur falschen Zeit aufgetaucht, wenn es nicht so gewesen wäre«, sagte Snape. »Oh, verdammter Mist.« Severus hatte völlig den Überblick verloren. »Wohlgemerkt, ihr werdet es beide tun, in nicht allzu langer Zeit.« »Und uns hoffnungslos verstricken, wie du es getan hast?« »Keine Chance, Teufel noch.« »Das ergibt nicht einmal Sinn«, sagte ein anderer Snape und verschränkte die Arme. Mindestens 3 weitere taten es ihm gleich. Das grundlegende Gefüge der Raumzeit hätte schon längst kollabieren müssen. Keiner von uns sollte hier sein. »Was für eine zutiefst hilfreiche Kenntnis!« »Warum, wenn es nicht aufgrund deiner scharfsinnigen Überlegung, das ist deine Schuld?« »Nein, es ist deine.« »Könnte jemand«, warf Snape ein, von dem Severus stark vermutete, dass er zu der Zeitlinie gehörte, in der sie sich befanden, »mich freundlicherweise darüber informieren, was zum Teufel hier vor sich geht.« Eine ohrenbetäubende Kakophonie von 10 Snapes, die gleichzeitig losbrüllten, folgte seiner Nachfrage. Severus knallte seine Hände auf den Tisch. »Maul halten«, schrie er in das Chaos hinein. »Haltet die Klappe, ihr alle, oder ich schwöre, ich bringe jeden Moment jemanden um.« Sie alle hielten inne, drehten sich um und starrten ihn an. Dann: »Du würdest dich nur selbst umbringen«, sagte der 4. Snape von links. »Welcher von uns bist du eigentlich?«, sagte der neben ihm. Severus ließ die Stirn auf den Tisch fallen. »Ich hab Kopfschmerzen.« Das Feuer in der Feuerstelle flackerte. Einen Augenblick später stieß Dumbledores Kopf hindurch. Alle Snapes, einschließlich Severus, drehten sich zu ihm hin und fixierten ihn mit einem gebündelten bösen Funkeln. »Oh je«, sagte Dumbledore und strich sich über den Bart. »Vielleicht hätte ich gegen den Einsatz von Drachen heftiger protestieren sollen, als ich es tat.« »Meinen Sie«, riefen sie unisono. Und obwohl der Schulleiter ein Gryffindor war, war er alt genug, um weise zu sein. Er verschwand augenblicklich. Wie Severus die erste Aufgabe dieses Abfucks gelöst hatte, konnte er später nicht mehr sagen. Alles, was er wusste, war, dass es sich um eine durch und durch verworrene Arithmantik und viele weitere verwirrende Entwürfe handelte, die mit viel Geschrei und Drohungen mit Körperverletzungen gespickt waren. Ein wahrhaftigeres Wunder hatte es nie gegeben. Er verbrachte den Rest der Woche in seinem dunklen Quartier, zugedröhnt mit Schmerztränken und unter ständigen Kühlungszaubern und litt unter den heftigsten Kopfschmerzen in der Geschichte des Universums, während 12 oder vielleicht 13 verschiedene Erinnerungen um ihren Platz in seinem erbärmlich begrenzten Gehirn wetteiferten. Der November glitt ereignislos in den Dezember hinein, und einen Monat lang war das Aufregendste, was passierte, dass Potter von einer von Hagrids missgestalteten Kreuzungen zu Tode gesprengt wurde. Dies erforderte etwas Umdenken, da es keine Literatur über knallrümpfige Kröter gab. Das Problem, dass eine Schar Mädchen Potter zu Tode trampelte, während sie darum stritten, wer ihn als ihr Date für den Weihnachtsball beanspruchen durfte, war leichter zu lösen. Cyrus sorgte einfach dafür, dass sie in Rage gerieten, bevor sie den Jungen überhaupt erreichten. Ihre Krallen erledigten den Rest. Er freute sich nicht auf Weihnachten, überhaupt nicht. In diesem Jahr fiel die jahreszeitliche Dekoration widerlicher aus denn je. Die Korridore waren flankiert von grölenden Rüstungen und verdammte Lichterketten glitzerten überall. Dass dies für die ausländischen Besucher alles andere als erschreckend geschmacklos war, konnte Cyrus nicht begreifen. Aber seine Meinung wurde bei den Stabssitzungen gründlich ignoriert. Sogar seine Absicht, aus dem schrecklichen Spektakel des Balls wenigstens ein kleines Maß an Freude zu ziehen, indem er verliebte Schüler terrorisierte, scheiterte in dieser Nacht, weil Karkaroff wie eine Klette an ihm hing. »Du musst es bemerkt haben, Severus«, sagte Karkaroff mit gedämpften Tönen, als sie an den Büschen vorbeizogen. »Und wenn es dahin führt, wo ich glaube, dass es hinführt...« Natürlich hatte Severus es bemerkt. So sehr er es auch versucht hatte, hatte er nie gelernt, den Blick auf seinen eigenen Arm völlig zu vermeiden. Und selbst wenn, hätte er doch gewusst, dass sich die Prägung dort veränderte. Mitten in der Nacht schien sie manchmal in seiner Haut zu krabbeln und sich zu bewegen, als wäre sie geradezu erwacht. Es verunsicherte ihn zutiefst, aber dies gegenüber Karkaroff zu offenbaren, kam einem Selbstmord gleich. »Nur eine Sinnestäuschung durch das Licht«, sagte Severus. »Ein einziger Schatten und man denkt gleich an das Schlimmste. Ich selbst sehe nichts, was es zu befürchten gibt, Igor.« »Severus, du kannst nicht so tun, als ob da nichts passiert. Es wird seit Monaten immer deutlicher und schärfer. Ich mache mir ernsthaft Sorgen, das kann ich nicht leugnen.« »Dann flieh«, sagte Severus scharf. »Flieh, ich werde dich schon entschuldigen. Ich aber bleibe in Hogwarts.« Wenn der Mann nur den Mund halten würde, Severus richtete seine Aufmerksamkeit wieder auf die Bewegungen hinter den Büschen und jagte mehrere der Schüler auseinander. Aber er konnte sich nicht einmal über das peinliche Gequietsche derer freuen, die an ihm vorbeirannten. Sie machten ihn nur noch wütender. 10 Punkte von Hufflepuff, Fawcett«, knurrte er, »und auch 10 Punkte von Ravenclaw, Stebbins.« Zu sagen, dass er nicht gerade begeistert war, als er den Weg hinaufblickte und Potter und Weasley dort sah, wie sie wie üblich mit übermäßig neugierigen Blicken herumschnüffelten, wäre eine gewaltige Untertreibung gewesen. »Was macht ihr beiden da?« »Wir gehen spazieren«, sagte Weasley in einem höchst unverschämten Ton. »Das verstößt doch nicht gegen das Gesetz, oder?« »Dann geht weiter«, sagte Severus und stürmte im Eiltempo an ihnen vorbei. Aber seine Hoffnungen, Karkaroff loszuwerden, waren vergeblich. Die ganze Nacht klebte er wie Pech an Severus. Er begann, ein Tagebuch über Potters Tode zu führen. wenn auch nur, um in dunkleren Momenten etwas zu haben, das ihn daran erinnerte, wie weit er gekommen war und was er erreicht hatte. Natürlich erschien der Text nur, wenn er ihn selbst berührte. Sollte er in falsche Hände geraten, standen dort nur langweilige Berichte über Zaubertrankzutaten. Von einem Einhorn aufgeschlitzt, schrieb er Anfang Januar. Als er darüber nachdachte, ob es ein Irrtum sei, dass Volksmärchen darauf hinwiesen, Einhörner würden immer nur diejenigen töten, die bereits verunreinigt waren, starrte er eine Sekunde lang auf die Seite und schwor sich dann, nie wieder solche Gedanken zu denken. Unglücklicherweise schien der Rest der Welt, wie es der Zufall so wollte, nicht geneigt, ihn einfach zu übersehen. Severus mied in der Regel das Lehrerzimmer zu Stoßzeiten und zog es vor, früh aufzustehen und vor den plappernden Horden dort zu sein, um den Papierkram zu erledigen. Die Brieftauben, die den Lehrern den besagten Briefkram brachten, flogen leider direkt in ihre benannten Löcher am anderen Ende des Raumes. Severus hatte mehrmals erfolglos versucht, sie in sein Büro umzuleiten. Als also an einem Freitagmorgen in aller Herrgottsfrühe an der Tür geklopft wurde, während Severus sinnlose Memos durchsah, war er der einzig Anwesende, der sie öffnen konnte. »Oh, Merlin, Gott sei Dank, ich dachte schon, es wäre niemand hier«, sagte Cedric Diggory. Er war weiß wie eine Wand. »Sir, Sie müssen kommen, schnell. Etwas Schreckliches ist geschehen.« »Nun, das war ein Hogwarts-Champion«, dachte Severus, als er dem Jungen aus dem Zimmer und die Treppe hinauffolgte. Ruhig und gefasst angesichts eines Notfalls und trotz des Schocks genug Rationalität bewahrend, um in zusammenhängenden Sätzen zu sprechen. Eine weitere Bestätigung für Severus bereits vorhandene, gut behütete Stille, Sympathie für ihn. Cedric war zwar widerwärtig beliebt, aber im Gegensatz zu Potter gab er mit seinem Ruhm niemals an. Er war bescheiden, fleißig und trat den Lehrern stets mit angemessener Wertschätzung und Respekt gegenüber. Es war auch nicht von Nachteil, dass er richtig gut in Zaubertränke war. Kurz gesagt, er gehörte zu den ausgewählten Schülern, die Severus gerne in seinen UTZ-Kursen willkommen hieß. Er hatte sogar den Anstand zu versuchen, den Schock zu mildern, ohne zu wissen, dass Severus ihn wahrscheinlich ohnehin nicht spüren würde. »Es ist schlimm«, sagte er, als er die Tür zum Badezimmer der Vertrauensschüler öffnete. »Ich kann es immer noch nicht glauben.« Severus trat über die Schwelle. Neben der verzierten Badewanne lag Potter. Ein Handtuch war über seinen unbekleideten Körper drapiert. Den Puls zu überprüfen war eindeutig Zeitverschwendung. Vom Zusammenpressen von Potters Fingern zu schließen, hatte die Totenstarre längst eingesetzt. Severus kniete sich trotzdem hin und suchte nach weiteren Hinweisen. »So haben Sie ihn gefunden?« »Nein«, sagte Cedric. »Als ich von meinem Morgenlauf herkam, da...« Er hielt inne, schluckte schwer. »Trieb er im Wasser. Also zog ich ihn natürlich heraus und versuchte, ihn wiederzubeleben, aber...« »Er war bereits ertrunken«, sagte Severus. Seine Finger fanden eine Beule am Hinterkopf von Potter. Er zog sie mit altem, mit Wasser verdünntem Blut verklebt zurück und fand einen schwarzen Fleck davon auf den Fliesen. Das meiste davon war am Rand der Wanne abgewaschen worden, aber es blieb genug übrig, um festzustellen, wo Potters Kopf dagegen geschlagen war. »Wäre ich früher gekommen«, sagte Cedric. »Wären Sie trotzdem zu spät gekommen«, sagte Severus mit einem Blick auf ihn. »Nach seiner Hautfarbe zu urteilen, schätze ich, dass er schon vor Stunden gestorben ist.« Aber Cedric sah nicht erleichtert aus, nicht im geringsten. Er presste eine Hand auf seinen Mund, die Augen in Entsetzen weit aufgerissen. »Was mich interessiert«, sagte Severus und versuchte sich daran zu erinnern, wer Vertrauensschüler bei den Gryffindors war, »ist, wie Potter hier überhaupt reingekommen ist.« Cedric schüttelte den Kopf, atmete zitternd ein und schloss die Augen. Severus fühlte sich seltsamerweise veranlasst, hinüberzugehen und ihn zu beruhigen, doch das war absurd. Stattdessen wartete er lange Sekunden und war entschlossen, dem Jungen die Möglichkeit zu geben, sich zu beruhigen. »Das ist meine Schuld«, sagte Cedric, als er die Augen wieder öffnete und ihm Tränen über die Wangen liefen. »Ich übernehme die volle Verantwortung. Ich habe ihm das Passwort gegeben.« Als Severus Verstand kurz hilflos zu Einhörnern und Rosenbüschen sprang, starb jedes Mitgefühl, das er noch vor einer Sekunde empfunden hatte, augenblicklich. »Sie sind sich bewusst«, sagte er recht scharf, »dass Potter erst 14 Jahre alt ist.« »Wahr.« »Was?« sagte Cedric. Nein, nein, das verstehen Sie falsch. So war das nicht. Er deutete auf etwas, das durch die Ecke der Badewanne vor Severus' Sicht abgeschirmt war. Als Severus herumging, entdeckte er, dass es sich um das trimagische Ei handelte. »Der Hinweis«, sagte Cedric. »Ich gab ihm das Passwort, damit er es herausfinden konnte. Aber ich hätte nie gedacht, dass so etwas passieren würde. Sonst hätte ich ihm nicht...« Severus seufzte. »Sie hatten kaum Grund dazu«, gab er zu, als er aufstand. »Nur Merlin weiß, wie Potter es geschafft hat, sich...« »Fast hätte ich etwas vergessen«, unterbrach Cedric ihn. »Als ich ankam, war er nicht allein. Sie verschwand so schnell, dass ich sie wohl nicht wahrgenommen habe. Aber...« »Wer?« »Ein Geist, das Mädchen, das mit der Brille. Spukt sonst auf der Mädchentoilette, glaube ich. Wie heißt sie noch?« »Die maulende Myrte«, sagte Severus und verfluchte sein armseliges Glück. »Ja«, sagte Cedric und ließ dann sichtlich die Luft raus. »Nicht, dass das eine Rolle spielen würde. Er ist tot.« »Und wie soll ich? Ich glaube, ich werde nie vergessen können, wie er...« »Oh nein«, sagte Severus, die Hand schon an seinem Zauberstab. »Sie werden leicht vergessen. Tatsächlich werden Sie sich nur daran erinnern, dass Sie Potter heute Morgen beim Joggen begegnet sind. Sie werden sich praktisch gezwungen fühlen, dem ersten Gryffindor, den Sie treffen, mitzuteilen, dass er Ihnen gesagt hat, er würde den Unterricht schwänzen, um an dem Hinweis zu arbeiten.« Obliviate. Dass Severus bei der Anzahl der Gedächtnismodifikationen, die er in diesen Tagen vornahm, ein wenig an Lockhart dachte, war sicherlich durchaus akzeptabel. Schließlich mischte er sich nicht in den Verstand von jemandem ein, der damit für immer leben musste. Sich an etwas nicht zu erinnern, das war ein Prozess, den er immer noch zutiefst verabscheute. Und außerdem war es viel einfacher, die nötigen Untersuchungen durchzuführen, wenn man sich nicht gleichzeitig mit trauernden Studenten und Mitarbeitern herumschlagen musste. »Geh weg«, sagte der Geist, der in der Mädchentoilette schwebte. »Ich habe alles über dich gehört. Du bist so gemein. Du machst dich nur über mich lustig.« Sie bekam Schluck auf. »Das tun alle.« »Dann«, sagte Severus und zog vorsichtig seinen Zauberstab aus seinem Mantel, »solltest du es vielleicht besser schnell hinter dich bringen, hm?« »Das denke ich nicht«, sagte sie und machte sich auf den Weg in die Kabinen. Severus trat ihr in den Weg, bevor sie sehr weit gekommen war, und hob seine Hand. »Das würde ich an deiner Stelle nicht tun, denn ich kann dir versichern, dass ich, da ich ja so gemein bin, mich mit Zaubersprüchen auskenne, die sogar ein Gespenst verletzen können.« Sie schwebte unsicher in der Luft, ihre Augen wässrig und schimmernd. »Oh, du bist schrecklich! Was habe ich nur getan, um das zu verdienen? Die arme, geschundene Myrte, nicht einmal vor den Lehrern sicher, belästigt, schikaniert, bei jeder...« »Blödsinn«, rastete Severus aus. »Du weißt genau, was du getan hast. Raus damit. Potter, was hast du mit ihm gemacht?« »Ich bin mir nicht sicher, dass ich weiß, wovon du sprichst. Wie könnte ich, wenn sich nie jemand die Mühe macht, mich zu beachten?« »Denk an die Zaubersprüche«, sagte Severus und schnippte mit seinem Zauberstab, so dass Funken aus seinem Ende schossen. »Fies sind sie auch, und ich bin kurz davor...« »Es war nicht meine Schuld«, sagte Myrtle. »Ich hab nur versucht...« Ihr Blick wurde durchtrieben. »Freundlich zu sein, das ist alles. Ein Mädchen ist manchmal einsam, weißt du?« Um Himmels Willen, was stimmte mit dieser Schule nicht? Warum waren alle um ihn herum plötzlich besessen von Sex? »Du hast versucht, ihn zu belästigen?« »Oh, wie taktlos«, schluchzte Myrtle. »Als ob ich in diesem Zustand jemanden belästigen könnte.« Sie fuhr mit einer durchsichtigen Hand durch Severus' Brust, als ob ihre Körperlosigkeit eine Demonstration erforderte. »Ich wollte nur einen kleinen Blick riskieren, wirklich. Er hat so schöne Augen.« Sie lächelte. »Und seine Schenkel waren auch nicht so übel, als ich ihm beim Ausziehen zusah. Genauso wenig wie sein...« »Ja, ja«, sagte Severus hastig. »Du hast also zugesehen, wie er in die Wanne stieg. Und dann?« »Nun, er drehte mir den Rücken zu, nicht wahr? Also dachte ich, ich tauche besser ins Wasser, damit ich ihn mir richtig ansehen kann, während ich...« Severus' Lippen kräuselten sich vor Ekel. »Woher sollte ich denn wissen, dass er zurückschreckt und sich den Kopf an der Kante stoßen würde? Zuerst dachte ich daran, jemanden zu rufen, aber dann dachte ich, wenn er ertrinkt, vielleicht würde er sich dann auch in einen Geist verwandeln und ich müsste nicht mehr alleine sein. Aber ich wartete und wartete...« Ihre Augen füllten sich wieder. »Stundenlang wartete ich. Aber er hat sich nicht in einen Geist verwandelt, also bin ich immer noch ganz allein. Alle anderen Geister meiden mich, weißt du? Ich kann mir nicht vorstellen, warum, sagte Severus. Myrte bekam Schluck auf. Es gibt keinen Grund, gleich gemein zu werden. Warum kannst du nicht mehr wie er sein? Er war der Einzige, der sich jemals Zeit nahm, mir zuzuhören. Und jetzt ist er auch weg. Das ist so schrecklich. Severus hatte genug gehört. Als er sich auf dem Absatz umdrehte und aus dem Raum ging, stürzte sich Myrtle mit einem Heulen über die Kabinenwände, und dann gab es ein gewaltiges Platschen, Sturzbäche überschwemmten den Raum. Zum Glück hatte Severus bereits die Tür erreicht. Im Gegensatz zu dem, was er dem Gespenst erzählt hatte, erhielt sein Zauberrepertoire nicht wirklich eine Fülle von geisterabweisenden Zaubern. Er kannte die Grundlagen, war aber nie übermäßig darauf bedacht gewesen, Wege zu finden, um die bereits Toten zu manipulieren. Mit den Lebenden gab es genug zu tun. Mit Sicherheit war er noch nie auf einen Zauber zur Abschreckung übermäßig verliebter Geister gestoßen. Ehrlich gesagt bezweifelte er, dass so etwas überhaupt existierte. Wäre Myrtle ein Mensch gewesen oder auch ein Hippogreif, dann wäre die Lösung offensichtlich gewesen. Es gab eine riesige Anzahl von Antilust-Tränken und Mitteln, aus denen man wählen konnte. Jeder von ihnen war leicht anzupassen. Aber er brauchte eine Art Zauber, und ausnahmsweise schien ihm sein enzyklopädisches Wissen zu versagen. Um ehrlich zu sein, er war so oft versucht gewesen, hormonelle Teenager in einen Zustand der geistigen Gesundheit zu versetzen, dass er beschlossen hatte, dass es das Beste sei, wenn er nicht wusste, wie er dieses Ziel schnellstmöglich erreichen konnte. Dumbledore hätte es niemals hingenommen, wenn er versehentlich eines der kleinen Biester sterilisiert hätte. Und so fand er sich am frühen Nachmittag in der verbotenen Abteilung ein, wo er eine Sammlung von Titeln auswählte, die ihm den nötigen Durchblick verschaffen sollten. Womit er jedoch nicht gerechnet hatte, war, dass er Granger in einem der Gänge direkt in die Arme laufen würde. Oder besser gesagt, Granger lief ihm direkt in die Arme. »Entschuldigung, Sir«, sagte sie und bückte sich prompt, um die Bücher aufzuheben, die sie ihm aus der Hand gerissen hatte. Severus' Augen weiteten sich alarmiert, aber es kam einen Bruchteil zu spät, um die Katastrophe zu verhindern. Granger hatte die Bücher bereits in die Hand genommen und strich ihnen aus reiner Gewohnheit über den Buchrücken. Sie erstarrte. Ihre Augen weiteten sich, dann wandten sie sich ihm zu, den Schrecken ins Gesicht geschrieben. Sie sah aus, als ob sie sich nichts sehnlicher wünschte, als geradewegs in einem Loch zu versinken oder, wenn ihr das nicht gelang, sich spontan in Luft aufzulösen. Alles, um rückgängig zu machen, was sie gesehen hatte. Severus konnte das vollkommen nachvollziehen. Stark errötend riss er ihr 101 lustzügende Zauber, halt deine Libido im Zaun und, was am schlimmsten war, beherrsche den Drang zur Perversion aus den Händen und verhüllte sie mit seinen Gewändern, während er die ganze Zeit mit dem verzweifelten Drang kämpfte, ihr zu erläutern, dass es eine völlig unschuldige Erklärung gab. »Törichtes Mädchen«, zischte er stattdessen, denn er brauchte sich für nichts zu rechtfertigen. »Passen Sie auf, wo Sie hingehen!« Er setzte sich in Bewegung, um an ihr vorbeizutreten. Aber Granger sprang im selben Augenblick auf die Füße, wodurch sich ihre Gliedmaßen hoffnungslos in dem engen Raum zwischen den Bücherregalen verfingen. Sie stolperte, wäre gefallen, wenn ihre Hände sich nicht instinktiv an seinen Gewändern festgehalten hätten. Severus' Gesicht brannte noch heißer. »Fassen Sie mich nicht an«, knurrte er und stieß sie weg. Granger quietschte und drückte sich flach an das Regal, als er an ihr vorbeirauschte und so schnell aus der Bibliothek floh, wie es seine Füße zuließen. Das Wissen, dass er sich an nichts davon erinnern würde, war ein schwacher Trost auf seinem Weg in die Kerker. Er sollte besser eine Lösung in diesen verdammten Büchern finden, und zwar schnell, denn das Letzte, was er jetzt brauchte, war eine empörte Minerva, die an seine Tür klopfte und ihn beschuldigte, ihre wertvollste Schülerin wie eine Perverse angesprochen zu haben. Unschuldige Erklärung oder nicht, er fühlte sich wie ein Perversling der schlimmsten Sorte, als er Stunden später im Badezimmer der Vertrauensschüler kauerte, durch einen mächtigen Desillusionierungszauber mit der Wand verschmolzen. Und da er nicht wusste, ob der Zauber, den er auf Myrtle angewandt hatte, sich vollständig entfalten würde, er musste einen Standard-Keuschheitszauber mit der arithmetischen Formel verbinden, die den üblichen Geistervernichtungszauber zugrunde lag, konnte er es nicht riskieren, fernzubleiben. Wenn das Experiment fehlschlug, musste er da sein, um Potter vor dem Ertrinken zu bewahren. Er fühlte sich umso mehr wie ein Perverser, als Potter schließlich den Raum betrat. Obwohl Severus nur das leichteste Aufblitzen der Haut wahrnahm und in dem Moment wegsah, als der Junge begann, sich zu entkleiden, war das Rascheln der auf den Boden aufprallenden Kleider Folter genug. Er fixierte seinen Blick auf die Wand gegenüber und betete, dass Potter nicht noch einmal nackt sterben würde, denn das war einfach nicht zu ertragen. Severus spionierte die Schüler nicht aus. Er scheuchte verliebte Pärchen auf dem Astronomieturm und an anderen abgelegenen Orten auseinander, aber das war seine Pflicht und der einzige Nervenkitzel, den er dabei empfand, bestand darin, dass sie sich schämten, in Flagranti entdeckt worden zu sein. Wenn es nach Severus ginge, würde keiner von ihnen solch zweifelhafte Freuden überhaupt entdecken. Myrtle tauchte zwar noch auf und flirtete auch etwas, aber zu Severus' Erleichterung wirkte sie sehr zurückhaltend. Nichtsdestotrotz kribbelte seine Haut ziemlich, als Potter schließlich gegangen war. Der unbändige Drang, sich zu bewegen, als er nicht in der Lage dazu war, linderte sein Unbehagen ebenfalls nicht. Er hatte gerade seinen ersten Schritt nach gefühlt mehreren Stunden getan, als der Geist, der sich in den Wasserhahn zurückgezogen hatte, als Potter ging, wieder auftauchte und am Rande des Beckens schwebte. »Es schien nicht gerade glücklich zu sein, mich zu sehen«, murmelte sie traurig. Oh, verdammt nochmal, in völliger Bewegungslosigkeit erstarrt, überlegte Severus, ob es vielleicht das Einfachste wäre, sie einfach mit einem Verbannungszauber wegzublasen, entschied sich aber schließlich dagegen. Er war an diese Zeitlinie gebunden, und so unwahrscheinlich es auch war, dass sie es melden würde, er hatte keine Lust, erklären zu müssen, warum er in den Schatten eines von Schülern genutzten Badezimmers kauerte. Es musste eine weitere gute Stunde vergangen sein, bis die Luft rein war. Zu diesem Zeitpunkt juckte es Severus, der gezwungen gewesen war, der Wehklage des selbst mitleidigen Geistes zuzuhören, vor lauter Gereiztheit. Die Lage besserte sich nicht im Entferntesten, als er sein Quartier betrat und Snape aus dem Schlafzimmer gestürmt kam, den Zauberstab in der Hand. »Oh nein, nicht du«, sagte er, »und ich dachte, heute Abend kann es nicht noch schrecklicher werden, als es schon war.« Severus versucht zu starren, scheiterte an seiner Verwirrung. »Was meinst du mit schrecklich?« Soweit er sich daran erinnerte, hatte er tief und fest geschlafen, so tief und fest, wie er eben dazu fähig war. Snape sah ebenso verwirrt aus. »Du meinst, du weißt es nicht? Potter ist in unser Büro eingebrochen und hat erneut gestohlen. Und dann musste ich mich auch noch damit auseinandersetzen, dass Moody mich zusätzlich noch schikaniert hat.« »Er hat was getan?« sagte Severus, immer wütender werdend. »Wann?« »Gerade eben. Es ist ihm tatsächlich gelungen, sein verdammtes Ei fallen zu lassen. Das Kreischen hat mich geweckt. Aber als ich dort ankam, war er natürlich schon unter seinem Umhang verschwunden. Wäre die Karte nicht gewesen, die er ebenfalls fallen gelassen hatte, hätte ich es nie bemerkt. Natürlich, sein Mund verzerrte sich mit einem finsteren Blick. Deckte Moody ihn. Und da ich keine konkreten Beweise hatte und er auffallend darauf erpicht schien, meine früheren Loyalitäten zu Filch preiszugeben, war ich gezwungen, mich zurückzuziehen.« Severus reagierte nicht. Er war zu sehr in seiner kochend heißen Wut gefangen, um zu sprechen. Wieder einmal hatte er Potter das Leben gerettet. Und so bedankte sich Potter bei ihm. »Bücherregal aus seinem Kopf zusammengebrochen«, schrieb Severus und dachte über das eigentliche Mysterium nach, das Potter tatsächlich einmal lernte. Trotz seiner Wut konnte er nicht umhin zu erkennen, dass das Turnier den Jungen zu belasten schien. Die Anzeichen waren einfach zu zahlreich, um sie von der Hand zu weisen. Sie waren in grellen Farben auf ihn gemalt, von den immer dunkler werdenden Ringen unter den Augen bis hin zum nervösen Trommeln seiner Finger auf dem Tisch, vom Gähnen und der fortwährenden Unaufmerksamkeit bis hin zu den immer zahlreicheren Mahlzeiten, bei denen Severus beobachtete, dass er nicht einmal einen Bissen aß. In seinen stilleren Momenten dachte Severus an Dumbledores Worte zu Beginn des Jahres und fragte sich, ob an ihnen nicht vielleicht doch etwas Wahres dran sei, ob Potter genauso in diese Farce gezwungen worden war wie Severus selbst. In diesen stilleren Momenten, in denen er nicht gerade zuschaute, wie sich weitere dunkle Vorboten durch Hinweise in den Zeitungen zu verdichten schienen, in denen er nicht damit beschäftigt war, Dumbledore zu warnen und Pläne für das Schlimmste zu schmieden, verurteilte er sich manchmal selbst dafür, dass er so grob war. Als Potter bei der zweiten Aufgabe starb, war die Lösung, wie Severus eigentlich erwartet hatte, keine Schwierigkeit. Alles, was er brauchte, war ein letzter Stoß, der ihn an die Wasseroberfläche trieb. In dieser Nacht lag Severus wach und dachte an Potters Weigerung, die anderen Geiseln zurückzulassen. Und er fragte sich, ob es vielleicht, nur vielleicht, nicht der Ruhm war, der ihn antrieb, sondern etwas viel Gefährlicheres, etwas wie Mitgefühl. Er schlief ein, nur um unbehagliche Träume voll grüner Augen zu haben. Und zum ersten Mal schauten sie nicht unter roten Haarsträhnen hervor. Was auch immer seine persönlichen Gedanken über Potter sein mochten, sie schienen in dem Moment zu verschwinden, indem er dem Jungen von Angesicht zu Angesicht gegenüberstand. Als ob der Mangel an körperlicher Distanz den zerbrechlichen Zauber, der sie in der Luft hielt und sie überhaupt existieren ließ, zerstörte. In dem Moment, in dem Potter ihn routiniert herausfordernd anstarrte, als ob es für ihn so natürlich wäre wie Atmen, zerbrach etwas in Severus Innerem und er erblickte die Realität. Dann schimpfte er sich 1 Milliarde Mal einen Narren, weil er es einmal zugelassen hatte, anders zu denken. Wie er das Offensichtliche nicht hatte erkennen können. Die dunklen Ringe und das Gähnen zeugten nur von Potters Großtaten. Er hielt sich eindeutig nicht an die Schlafenszeitregeln. Die Unaufmerksamkeit und das Fingerklopfen basierten auf Langeweile und Arroganz, nicht auf Nervosität oder Aufregung. Offensichtlich war Zaubertränke nicht unterhaltsam genug, um ihn zu fesseln. Und was den Verzicht auf Abendessen anbelangte, nun, es musste wohl daran liegen, dass Potter eitel genug war, sich davor zu fürchten, ein paar Pfund zuzunehmen. Auch Lockhart hatte von Zeit zu Zeit Mahlzeiten ausgelassen, weil er zu sehr darauf bedacht war, für die unvermeidlichen Zeitungsartikel dünn und schlank zu erscheinen. Anfang März brachte dafür den passenden Beweis, als die Hexenwoche während des Unterrichts auf Potters Schoß lag. Severus hatte große Freude daran, den Artikel so zu lesen, wie er gelesen werden sollte, wobei er jede spöttische Notiz, jede überstrapazierte Passage hervorhob. Potter musste lernen, dass Ruhm nichts als Heuchelei bedeutete und dass solche Artikel nicht das Papier wert waren, auf dem sie gedruckt waren. Dass er auf die Trennung von seinen beiden größten Fans reagierte, indem er schmollend über wertvolle Zutaten schimpfte, spornte Severus nur an. »Dieser ganze Presserummel scheint Ihren ohnehin schon übergroßen Kopf noch mehr aufgeblasen zu haben, Potter«, sagte er. Potter weigerte sich, ihn anzuschauen. Höchstwahrscheinlich schämte er sich, was bedeutete, dass die Lektion allmählich einsickerte. »Sie leiden wahrscheinlich unter der Wahnvorstellung, dass die ganze Zaubererwelt von Ihnen beeindruckt ist«, sagte Severus leise. Der Junge schlug weiter auf seine Skarabäuskäfer ein, obwohl sie längst die Schwelle zur Nützlichkeit für den Zaubertrank überschritten hatten. »Aber mir ist völlig gleich, wie oft Ihr Bild in der Zeitung erscheint. Für mich, Potter, sind sie nichts als ein ungezogener kleiner Bengel, der Vorschriften für unter seiner Würde hält.« Potter fing an, seine Ingwerwurzeln zu hacken. Mit extrem chaotischen Händen. Sie zitterten. Vielleicht doch keine Scham, sondern Wut. Ehrlich gesagt, Severus kümmerte es nicht mehr. Er dachte an alles, was Potter ihm angetan hatte. Und ein Teil von ihm freute sich insgeheim über die Gelegenheit, es ihm zurückzuzahlen. Natürlich in angemessenem Rahmen. »Also lassen Sie sich das eine Warnung sein, Potter«, sagte er. »Winzige Berühmtheit oder nicht? Wenn ich Sie noch einmal dabei erwische, wie Sie in mein Büro einbrechen...« »Ich war nicht mal in der Nähe Ihres Büros«, entgegnete Potter zornig. »Lügen Sie mich nicht an«, sagte Severus. »Baumschlangenhaut, Dianthuskraut, beide stammen aus meinen persönlichen Vorräten und ich weiß, wer sie gestohlen hat.« Nein, überhaupt keine Scham. Nach der Art und Weise zu urteilen, wie Potter ihn anstarrte, hatte er das Wort wahrscheinlich noch nie gehört. »Ich weiß nicht, wovon Sie reden«, log er und blinzelte nicht einmal. Und wenn man bedachte, dass Severus beinahe so etwas wie Sorge um ihn empfunden hatte, ungeheuerlich. »Sie sind im Schloss umhergeschlichen, in der Nacht, als bei mir eingebrochen wurde«, sagte er. »Machen Sie mir nichts vor, Potter.« »Schön! Mad-Eye hat sich vielleicht Ihrem kleinen Fanclub angeschlossen, aber ich werde Ihre Untriebe nicht dulden. Wenn Sie sich noch einmal in mein Büro schleichen, Potter, dann bezahlen Sie dafür.« »In Ordnung«, sagte Potter und wandte sich wieder seinen Ingwerwurzeln zu, als hätte er die Macht, die Autorität, Severus zu entlassen, nur weil er es sich so vorgestellt hatte. »Ich denk dran, wenn ich je den Drang verspüren sollte, da reinzugehen.« Für einen Moment sah Severus rot. Für einen Moment war er kurz davor, die Hände auszustrecken und den kleinen Schädling mit bloßen Händen zu erwürgen. Aber nein, das wäre unklug. Dann müsste er nur zurückreisen und ein ärgerliches Gespräch mit sich selbst führen. Stattdessen steckte er seine Hand in sein Gewand und suchte nach dem Fläschchen, das er vorsichtshalber in letzter Zeit zu tragen begonnen hatte. »Wissen Sie, was das ist, Potter?« sagte er und hielt es hoch. »Nein«, sagte Potter. »Das ist Veritaserum, ein Wahrheitselixier, das so mächtig ist, dass 3 Tropfen genügen, damit sie vor der ganzen Klasse ihre tiefsten Geheimnisse ausplaudern.« »Und oh, wäre das nicht wunderbar? Potter entblößt, nicht der Kleidung, sondern der Heuchelei.« »Allerdings unterliegt der Gebrauch dieses Elixiers sehr strengen Richtlinien des Ministeriums. Doch wenn Sie sich nicht vorsehen, könnte es passieren, dass meine Hand versehentlich«, er schüttelte das Fläschchen leicht, »über Ihrem abendlichen Kürbissaft ausrutscht. Und dann, Potter, dann wird sich erweisen, ob Sie in meinem Büro waren oder nicht.« Potter sagte nichts, aber sein Schweigen sprach Bände. Cyrus sah zu, wie er so tat, als wolle er sich wieder auf das Brauen konzentrieren. Er sah zu, wie Angst in seine Züge schlich, beinahe Panik, und für einige Augenblicke schien Cyrus ganz oben auf zu sein. Hieß das doch nicht zuletzt, wie sehr er Potter noch immer zusetzen konnte, und obwohl es die Albträume und alles andere kaum wettmachte, nahm ihm diese Erkenntnis etwas von dem Schmerz der Erfahrungen, mit denen Cyrus das ganze Jahr über zu kämpfen hatte. Ein paar weitere gut platzierte Bemerkungen während dieser Unterrichtsstunde und er könnte fast eine Art Gleichgewicht erreichen. Er saß da und plante sie bis ins kleinste Detail, wog jede einzelne Zeile und deren Umsetzung ab, um die beste Wirkung zu erzielen. Und dann kam Karkaroff und ließ seine Seifenblase gewaltsam platzen. Denn in Severus' Leben hatten nicht einmal die belanglosesten Vergnügungen den Anstand, von Dauer zu sein. Verschluckte ein Käfer, der sich als Rita Kimcorn in unlizenzierter Animagusform entpuppte und sich in Panik verwandelte und ihn unverzüglich von innen heraus zerriss, schrieb Severus. Er fand keine Freude an den Worten, obwohl er es eigentlich hätte tun sollen. Im Laufe der Zeit wurden die Tode immer absurder und lieferten ihm zudem hervorragendes Erpressungsmaterial, sollte er es in Zukunft jemals benötigen. Der Anblick war zwar unangenehm gewesen, aber er hielt sich für unempfänglich für solche Belanglosigkeiten. Dass er zeitweise von ihnen träumte, war nebensächlich. Es war der einzige Todesfall in fast 3 Monaten gewesen. Jeden Tag wurde das Mal auf seinem Arm deutlicher. Potter brach in Wahrsagen zusammen und hielt sich dabei seine Narbe, und Severus' Träume füllten sich zunehmend mit roten Augen. Bertha Jorkins blieb vermisst. Und Crouch? Wer wusste, was mit Crouch geschehen war? Hätte Cyrus Potter nur nicht so voreilig abgewiesen, als dieser versucht hatte, Zugang zum Büro des Schulleiters zu erlangen. Hätte, hätte. Der Tag der dritten Aufgabe rückte immer näher. Der 24. Juni war gekommen. Beim Frühstück stellte Cyrus fest, dass ihm der Appetit fehlte. Irgendwie fand er auch keinen Geschmack an dem Artikel im Tagespropheten, in dem Potter diffamiert wurde. Als er die Zeitung beiseite legte, empfand er nur Bedauern darüber, dass er Kimcorn nicht ausgeliefert hatte, als er die Gelegenheit dazu gehabt hatte. Seltsam, welche Auswirkungen Sorge auf die eigene Wahrnehmung haben konnten. Den ganzen Tag beaufsichtigte er Prüfungen, aber sein Verstand weigerte sich, bei der Sache zu bleiben. Als der Abend anbrach und die Menschenmenge immer größer wurde, schien jeder Muskel in seinem Körper vor Spannung zu vibrieren. »Was meinen Sie damit, ich werde nicht im Irrgarten patrouillieren? Sie können mich nicht einfach auf die Tribüne verbannen.« »Ich fürchte, Alistair protestierte bei Backman wegen ihrer Untauglichkeit«, sagte Dumbledore und klang bedauernd. »Es liegt nicht in meiner Hand.« Er packte Cyrus leicht am Ellbogen. »Komm, setzen Sie sich zu mir.« »Lassen Sie es nicht zu«, sagte Cyrus, ohne genau zu wissen, woher die Worte kamen. »Lassen Sie ihn nicht dort hineingehen, ich bitte Sie. Ich habe bei all dem ein ganz mieses Gefühl.« Dumbledore betrachtete ihn genau und runzelte die Stirn. »Haben Sie noch weitere Kenntnisse, die mir nicht bekannt sind?« »Nein«, sagte Cyrus, »es ist nur...« Er brach ab und schüttelte den Kopf. »Es war nur ein Gefühl. Gefühle, so erinnerte sich, waren keine Tatsachen.« »Sie wissen, dass ich Ihre Besorgnis teile, aber ich kann das Turnier nicht ohne guten Grund absagen. Kommen Sie«, wiederholte Dumbledore, »setzen Sie sich zu mir.« Bei einer Sportveranstaltung hätte der Anblick eines undurchdringlichen Labyrinths eigentlich schrecklich langweilig sein müssen, aber seine Beklommenheit hielt Severus in ihrem Bann. Äonen schlichen nur so dahin, langsam wie zäher Honig, Als rote Funken über die Spitze der Hecken schossen, zuckte Severus zusammen. Dumbledore legte ihm eine Hand auf den Arm. »Es wird dafür gesorgt werden.« Severus nickte, fühlte aber keine Erleichterung, bis endlich Minerva in der Ferne erschien und einen Körper vor sich schweben ließ. »Es ist Krumm!« rief eine Hexe mit einem Omniglas drei Reihen weiter unten, und Severus fiel zurück auf seinen Sitz. Nur Sekunden später spürte er es. Er griff nach Dumbledores Arm, wobei seine Finger nicht einfach leicht ruhten, wie es der Schulleiter getan hatte, sondern ihn krampfhaft umklammerten. »Haben Sie nicht...« Dumbledore brach in dem Moment ab, als er Severus' Gesicht erblickte. Das vermutete Severus jedenfalls. Durch den Schwindel, der ihn erschütterte, konnte er nicht viel erkennen. »Nein«, sagte er, nur ein kleines Wort, aber es war genug. Dumbledore erhob sich, löste Severus' Finger von seinem Arm. Für einen außenstehenden Beobachter würde er vollkommen gelassen aussehen, dachte Severus, der selbst gegen den Drang ankämpfte, sich in seinen eigenen Arm zu krallen. »Bleiben Sie hier«, sagte Dumbledore und verließ ruhig die Tribüne. Lange Momente saß Severus wie erstarrt. Überall um ihn herum sprachen Menschen in gedämpften, aufgeregtem Flüstern und Raunen, aber ihre Stimmen schienen von weit, weit weg durch das dumpfe Rauschen des Blutes in seinen eigenen Ohren zu kommen. »Nein«, dachte er, »nein.« Er hatte vergessen, wie sehr es schmerzte, als würde ihm das Fleisch bis auf die Knochen abgezogen. Er hatte den Sog vergessen, wie sehr es sich nach Sehnsucht anfühlte, so dunkel und bittersüß. Nein, nein, das konnte nicht sein. Was hatte er getan? Einfach nur hier gesessen? Es fühlte sich nicht real an. Vielleicht war es das auch nicht. Vielleicht war er am Ende tatsächlich zusammengebrochen. Bei der Anspannung, unter der er in der letzten Zeit stand, erschien das nicht so abwegig. Er stand auf und glitt an Gesichtern vorbei, die verschwommen waren, aus der Sitzreihe heraus und die Treppe hinunter. Im Schatten unter der Tribüne stand er auf einem kleinen Lichtstreifen und schob mit zitternden Händen seinen Ärmel nach oben. Es funkelte ihm entgegen. Schwarz, schwarz, schwarz, glühend. Er ließ seinen Ärmel fallen und bebte, und sein Körper wählte diesen Moment, um sich dafür zu revanchieren, dass er den ganzen Tag nichts gegessen hatte. Im Schutz der Dunkelheit kam ihm die Galle hoch und er übergab sich und übergab sich und übergab sich. Er musste sich zusammenreißen und Haltung bewahren. Es war geschehen, aber er durfte sich davon nicht berühren lassen. Er konnte es tun, er musste es tun. Er hatte es schon einmal getan. Er kam in dem Moment unter der Tribüne hervor, als Potter mit dem Kelch in der Hand blutend zu Boden stürzte und sich an Cedric klammerte, dessen tote Augen in den Himmel starrten. In dem darauffolgenden Tumult sprangen die Menschen über die bodennahen Logen und Severus verlor sich in der Menge. Als er sich hindurchgekämpft hatte, war Potter nirgends mehr zu sehen. »Wer hat Potter mitgenommen?« schrie er. Er rannte neben Minerva und dem Schulleiter auf das Schloss zu. Er sah zu, wie Dumbledore Moody durch den Raum schleuderte. Er holte das Veritas-Serum. Er hörte die Geschichte von Barty Crouch Jr. an. Im ersten ruhigen Moment, während Potter verbunden und behandelt wurde, stand er in der Ecke des Krankenflügels und blickte hilflos auf die goldene Sanduhr in seiner Hand. Dumbledore kam an seine Seite zum Stehen. Lange Sekunden lang betrachtete er Severus schweigend. »Es würde trotzdem wieder geschehen«, sagte er. »Wir wussten beide, dass die Zeit ohne ihn irgendwann ein Ende finden würde.« Severus schluckte. »So wissen wir wenigstens, dass der Junge überlebt hat«, sagte Dumbledore. »Ja«, sagte Severus ganz leise und schloss seine Hand. »Sie wissen, was zu tun ist«, sagte Dumbledore. »Es wird bald soweit sein. Machen Sie sich bereit.« Severus nickte. Er griff nach Dumbledores Hand. Der Zeitumkehrer klimperte leise, als er ihn in seine Handfläche fallen ließ. »Sie sollten ihn am besten aufbewahren«, sagte er. »Die Chancen stehen gut, dass ich nicht erfolgreich sein werde. Wir können nicht riskieren, dass er in seine Hände fällt.« Dumbledore ergriff sein Kinn und neigte Severus' Kopf zu sich. Seine Augen waren blau, so unfassbar blau. »Ich werde ihn sicher aufbewahren«, sagte er, »bis Sie zurückkehren.« »Severus«, sagte Dumbledore, »Sie wissen, was ich von Ihnen verlangen muss. Wenn Sie willens sind, wenn Sie bereit sind.« »Das bin ich«, sagte Severus. »Viel Glück«, sagte Dumbledore. Severus wandte sich von ihm und Potter ab und ging seinem eigenen Tod entgegen. Er durchschritt das dunkle Schlossgelände von Hogwarts. Die Nachtluft war kühl. Er spürte es nicht. Er ging die Treppe hinauf. Seine Finger zitterten. Auch das spürte er nicht. »Zuckerbonbons«, sagte er. Er klopfte nicht an die Tür. Dumbledore, der hinter seinem Schreibtisch saß, blickte auf, als er eintrat, und auf jedem seiner Gesichtszüge breitete sich Erleichterung aus. Severus spürte das am wenigsten. »Mein Junge, was für eine Freude, Sie zu sehen«, sagte Dumbledore und erhob sich. »Setzen Sie sich, setzen Sie sich.« Severus setzte sich. »Er war nicht erfreut«, sagte er. »Aber er hat ihn geglaubt. Ich bin wieder hier, nicht wahr?« Dumbledore musterte ihn mit einem tiefen Stirnrunzeln. Severus hatte zwar in keinen Spiegel geschaut, aber er wusste, was er sehen würde. »Vielleicht sollten Sie zu Poppy gehen, bevor wir... Es geht mir gut.« »Lassen Sie sich«, sagte Dumbledore bereits auf halbem Weg um den Schreibtisch herum, »wenigstens von mir heilen.« Ein hoher Ton, der von der Decke herabkam, und mit einem Flügelschlag stieg der Phönix herunter und landete auf Severus' Schulter. Leise begann er zu singen. Severus schloss die Augen. Er weinte nicht. »Ich verlange viel von Ihnen«, murmelte Dumbledore und führte seinen Zauberstab entlang der Wunde an der Seite seines Gesichts. »Sie verlangen, was notwendig ist«, sagte Severus und bemühte sich, es zu glauben. An diesem Abend, beim Abschiedsfest, saß er am Lehrertisch und beobachtete die gedämpfte Menschenmenge. Er starrte auf den leeren Platz am Hufflepuff-Tisch und dachte an Cedric Diggory, an seine fleißig erarbeiteten Aufsätze und sein ungezwungenes Lächeln, an seine gut durchdachten, scharfsinnigen Fragen im Unterricht. »Danke, Sir«, so lauteten seine letzten Worte an Severus. »Ich habe viel von Ihnen gelernt.« Severus hatte darauf mit einem knappen Nicken geantwortet. Als er hinüber zum Gryffindor-Tisch blickte, beobachtete Potter ihn. In seinen grünen Augen lag kein Hass, sondern eine Mattheit, als hätte sie vergessen, wie man brennt. Sein Gesicht war blass, seine Gesichtszüge unbeweglich und spiegelten dieselbe unnatürliche Kälte wider, die Severus fühlte, die wie eine zweite Haut an ihm klebte. Er hielt Potters Blick fest, war sich des Flüsterns, der hastigen, misstrauischen Blicke, die ihn von den Seiten bedachten, sehr bewusst. Und fand, was auch immer Potter je getan haben mochte, dies hatte er nie und nimmer verdient. Er schaute weg.